Deutschlandfunk. Die Ägypter sollen in zwei Wochen über die umstrittene neue Verfassung abstimmen. Präsident Morsi rief die Bevölkerung in einer Fernsehansprache auf, sich an dem Referendum am 15. Dezember zu beteiligen. Er forderte zugleich einen Ernst.